Zweites Kapitel. Wachtmeister Jeschke bleibt stumm. Vor dem Hause sagte die Mutter, falls die Pferdebahn kommt, fahren wir bis zum Bahnhof. Wer von euch weiß, wie eine Pferdebahn aussieht? Aber da sie gerade um die Ecke biegt und hält, weil Emil winkt, will ich sie euch rasch beschreiben, bevor sie weiter zuckelt. Also, die Pferdebahn ist zunächst mal ein tolles Ding. Ferner, sie läuft auf Schienen, wie eine richtige erwachsene Straßenbahn und hat auch ganz ähnliche Wagen, aber ist eben doch nur einen Troschkengaul davor gespannt. Für Emil und seine Freunde war der Troschkengaul einfach ein Skandal und sie fantasierten von elektrischen Bahnen mit Ober- und Unterleitung und 5 Scheinwerfern vorn und 3 hinten. Aber der Magistrat von Neustadt fand, dass die 4 Kilometer Schienenstrang ganz gut von einer lebenden Pferdekraft bewältigt werden konnten. Bis jetzt konnte also von Elektrizität keine Rede sein und der Wagenführer hatte nicht das Geringste mit irgendwelchen Kurbeln und Hebeln zu tun, sondern er hielt in der linken Hand die Zügel und in der rechten die Peitsche. Hü hot. Und wenn jemand in der Rathausstraße 12 wohnte und er saß in der Pferdebahn und wollte aussteigen, so klopfte er ganz einfach an die Scheibe. Dann machte der Schaffner Brrr und der Fahrgast war zu Hause. Die richtige Haltestelle war vielleicht erst vor der Hausnummer 30 oder 46, aber das war der Neustädter Straßenbahn GmbH ganz egal. Sie hatte Zeit. Das Pferd hatte Zeit, der Schaffner hatte Zeit, die Neustädter Einwohner hatten Zeit und wenn es wirklich einmal jemand besonders eilig hatte, dann ging er zu Fuß. Auf dem Bahnhofsplatz stiegen Frau Tischbein und Sohn aus. Und während Emil den Koffer von der Plattform angelte, brummte eine dicke Stimme hinter ihnen, »Na, Sie fahren wohl in die Schweiz.« Das war der Polizeiwachtmeister Jeschke. Die Mutter antwortete, »Nein, mein Junge fährt für eine Woche nach Berlin, zu Verwandten.« Und Emil wurde es dunkelblau, beinahe schwarz vor Augen, denn er hatte ein sehr schlechtes Gewissen. Neulich hatte ein Dutzend Realschüler nach der Turnstunde auf den Flusswiesen, dem Denkmal des Großherzogs, der Karl mit der schiefen Backe hieß, heimlich einen alten Filzhut aufs kühle Haupt gedrückt. Und dann war Emil, weil er gut zeichnen konnte, von den anderen hochgestemmt worden und er hatte dem Großherzog mit Buntstiften eine rote Nase und einen pechschwarzen Schnurrbart ins Gesicht malen müssen. Und während er noch malte, war Wachtmeister Jeschke am anderen Ende des Obermarktes aufgetaucht. Sie waren blitzartig davongesaust, doch es stand zu befürchten, dass er sie erkannt hatte. Aber er sagte nichts, sondern wünschte dem Emil gute Reise und erkundigte sich bei der Frau Mutter nach dem werten Befinden und dem Geschäftsgang. Emil war trotz alledem nicht wohl zumute, und als er seinen Koffer über den freien Platz weg zum Bahnhof transportierte, war ihm flau in den Knien, und jeden Augenblick rechnete er damit, Jeschke werde plötzlich hinter ihm her brüllen, »Emil, Tischbein, du bist verhaftet, Hände hoch!« Doch es geschah gar nichts. Vielleicht wartete der Wachmeister nur, bis Emil wiederkam. Dann kaufte die Mutter am Schalter den Fahrschein, Holzklasse natürlich, und eine Bahnsteigkarte. Und dann gingen sie auf den Bahnsteig 1. Bitte sehr, Neustadt hat 4 Bahnsteige und warteten auf den Zug nach Berlin. Es fehlten nur noch ein paar Minuten. »Lass nichts liegen, mein Junge, und setz dich nicht auf den Blumenstrauß. Und den Koffer lässt du dir von jemandem ins Gepäcknetz heben. Sei aber höflich und bitte erst darum. Den Koffer kriege ich selber hoch. Ich bin doch nicht aus Pappe. Na schön, und verpass nicht auszusteigen. Du kommst 18.17 Uhr in Berlin an, am Bahnhof Friedrichstraße. Steige ja nicht vorher aus, etwa am Bahnhof Zoo oder auf einer anderen Station. Nur keine Bange, junge Frau. Und sei vor allem zu den anderen Leuten nicht so frech wie zu deiner Mutter. Und wirf das Papier nicht auf den Fußboden, wenn du deine Wurststullen isst. Und verliere das Geld nicht.« Emil fasste sich entsetzt an die Jacke und in die rechte Brusttasche. Dann atmete er erleichtert auf und meinte, »Alle Mann an Bord.« Er fasste die Mutter am Arm und spazierte mit ihr auf dem Bahnsteig hin und her. »Und überarbeite dich nicht, Muttchen, und werde ja nicht krank. Du hättest ja niemanden, der dich pflegen könnte. Ich nehme auf der Stelle ein Flugzeug und käme nach Hause. Und schreib mir auch einmal. Und ich bleibe höchstens eine Woche, dass du es nur weißt.« Er drückte die Mutter fest an sich und sie gab ihm einen Kuss auf die Nase. Dann kam der Personenzug nach Berlin mit Heulen und Zischen und hielt. Emil fiel der Mutter noch ein bisschen um den Hals, dann kletterte er mit seinem Koffer in ein Abteil. Die Mutter reichte ihm die Blumen und das Stullenpaket nach und fragte, ob er Platz hätte. Er nickte. Also Friedrichstraße aussteigen. Er nickte. Und die Großmutter wartet am Blumenkiosk. Er nickte. Und benimm dich, du Schurke. Er nickte. Und sei nett zu Pony Hütchen. Ihr werdet euch gar nicht mehr kennen. Er nickte. Und schreib mir. Du mir auch. So wäre es wahrscheinlich noch stundenlang fortgegangen, wenn es nicht den Eisenbahnfahrplan gegeben hätte. Der Zugführer mit dem roten Ledertäschchen rief, alles einsteigen, alles einsteigen. Die Wagentüren klappten, die Lokomotive rockte an und fort ging's. Die Mutter winkte noch lange mit dem Taschentuch, dann drehte sie sich langsam um und ging nach Hause. Und weil sie das Taschentuch sowieso schon in der Hand hatte, weinte sie gleich ein bisschen. Aber nicht lange, denn zu Hause wartete schon Frau Fleischermeister Augustin und wollte gründlich den Kopf gewaschen haben.